Kundgabe 6591. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.07.1956. Das Wissen um den Vorentwicklungsgang. Das Wissen um den Gang eurer Seele vor der Verkörperung als Mensch ist in der letzten Zeit vor dem Ende zweckdienlich für alle Menschen, die gleichgültig durch das Erdenleben gehen und sich ihrer Verantwortung der Seele gegenüber nicht bewusst sind. Zwar werden solche Menschen dieses Wissen auch nicht annehmen wollen, dennoch kann es ihnen einen neuen Gesichtspunkt eröffnen, von dem aus sie nun ihr Dasein betrachten. Es kann ihnen Erklärung sein für vieles, ihnen bisher Ungeklärtes. Es kann sie anregen zum Nachdenken und auch unruhig machen, wenn sie ihres späteren Lebens gedenken, dass sie dann auch nicht mehr anzweifeln können, wenn jenes Wissen der Wahrheit entspricht. Ein denkender Mensch wird es nicht ohne weiteres abweisen können, aber nur wenige werden bereit sein, es anzunehmen. Doch es könnte vor dem Ende noch viele Menschen zur Besinnung bringen und zu einer anderen Einstellung Gott gegenüber veranlassen. Und es gehört die Übermittlung dieses Wissens auch zu den Mitteln, die Gott noch anwendet in seiner Liebe, dass er die Menschen Einblick nehmen lässet in seinen Plan von Ewigkeit, weil mit der Beendigung dieser Erlösungsepoche auch die Pforten zum jenseitigen Reich geschlossen werden und es nur noch die zwei Möglichkeiten eines Weiterbestehens gibt. Als Mensch auf der neuen Erde oder als aufgelöstes Geistiges wieder neu gebannt in der Schöpfung. Während zuvor dieses Wissen darum nicht erforderlich war, weil die unausgereiften Seelen noch im jenseitigen Reich ausreifen konnten und also Zeit genug hatten für ihre Entwicklung, die aber den Menschen der letzten Zeit mangelt und denen darum Gott noch in jeder anderen Weise verhelfen will, einen bestimmten Reifegrad zu erreichen, der die Bannung in der harten Materie ausschließt. Wohl ist immer schon den geistig Strebenden der Einblick gewährt worden in Gottes Heilsplan, doch zumeist für ihre eigene Entwicklung oder zur Belehrung besonders wissensdurstiger Menschen, denen Gott ihre Bitten um Aufklärung darüber erfüllte. In der letzten Zeit aber soll dieses Wissen verbreitet werden unter den Menschen als Mahnung und Warnung. Denn obgleich den Menschen das Rückerinnerungsvermögen genommen ist, wird der Glaube an den endlos langen Weg der Seele zuvor doch eine gewisse Verantwortung wachrufen. Und auch dem Ungläubigen können Bedenken kommen, ob seines Lebenswandels. Und diese können ihm wie stille Mahner immer wieder auftauchen, so dass er sich gedanklich doch damit befasst. Und mitunter werden auch solche Erklärungen für den Menschen Lücken ausfüllen. Sie werden eher Annahmebereitschaft finden, weil dann auch Sinn und Zweck der Schöpfung erkenntlich wird. Doch immer nur für die Menschen, die nachdenklich sind und glauben wollen, aber logische Begründungen verlangen, um glauben zu können. Jenen Menschen wirft Gott einen Rettungsanker hin, der sie auf festen Grund zu ziehen vermag. Und er wird sie auch die Wege finden lassen, auf denen sie zum Wissen gelangen. Er wird das Wissen über den Heilsplan und den endlos langen Entwicklungsgang der Seele auch dorthin leiten, wo es benötigt wird, wenngleich auch nicht alle Menschen davon Kenntnis zu haben brauchen. Doch Gott kennt die Gedanken und Bedenken jedes Einzelnen und er will ihnen Antwort geben oder Bedenken zerstreuen. Aber nichts wird sinn- und zwecklos sein, was er unternimmt. Und was er an Wissen zur Erde leitet, hat er auch in seiner Weisheit als zweckvoll erkannt. Amen.